selber komischer Clown. Lach die fliehenden Menschen aus, spuckt auf Männer und Frauen. Wenn wir Trauer spielen, ist klar. Er trotzt der Angst mit Humor, doch niemand wagt es hinzuschauen. In den Trauerspielen des Clowns, den Trauerspielen des Clowns. Spielen Überfluss, Voyeurismus und Sensationen prägten die alte Welt. Nun sind es Panzer und Patronen, sie fliehen zu Millionen ins gelobte Land, ins Nirgendwo. Kein Ort auf diesem Kontinent macht diese Menschen wieder froh. Mitten in dem Gewirr nimmt sich der Clown einen Strich. Unbeachtet in dem Tumult bricht er sich im Fall das Genick.